Erster danach sah ich vier Engel. Sie standen an den vier Ecken der Erde. Sie hielten die vier Winde fest. So konnte kein Wind auf die Erde wehen, auch nicht auf das Meer oder die Bäume. Zweiter, ich sah einen anderen Engel. Er kam von Osten, wo die Sonne aufgeht. Er hatte ein Zeichen von dem lebendigen Gott. Er rief laut zu den vier Engeln. Diese Engel sollten die Erde und das Meer beschädigen. Dritter, der Engel sagte, beschädigt die Erde noch nicht. Beschädigt auch das Meer und die Bäume noch nicht. Wir müssen zuerst unseren Dienern ein Zeichen auf die Stirn machen. Vierter, ich hörte, wie viele Menschen das Zeichen bekommen haben. Es waren 144.000 Menschen. Sie kamen aus allen Stämmen von Israel. Fünfter, 12.000 Menschen bekamen das Zeichen aus dem Stamm Juda. 12.000 aus dem Stamm Ruben. 12.000 aus dem Stamm Gad. Sechster, 12.000 aus dem Stamm Aser. 12.000 aus dem Stamm Nephtalim. 12.000 aus dem Stamm Manasse. Siebter, 12.000 aus dem Stamm Simeon. 12.000 aus dem Stamm Levi. 12.000 aus dem Stamm Issachar. Achter, 12.000 aus dem Stamm Zabulon. 12.000 aus dem Stamm Josef. 12.000 aus dem Stamm Benjamin bekamen das Zeichen. Neunter, danach sah ich viele Menschen. Niemand konnte sie zählen. Sie kamen aus allen Ländern und sprachen alle Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Sie trugen weiße Kleider und hatten Palmen in der Hand. Zehnter, sie riefen laut, Gott rettet uns. Er sitzt auf dem Thron. Auch das Lamm rettet uns. Elfter, alle Engel standen um den Thron. Auch die alten Männer und die vier Tiere waren da. Sie fielen vor dem Thron auf die Knie und beteten Gott an. Zwölfter, sie sagten, ja, das ist wahr. Wir loben Gott. Er ist weise und gut. Wir danken ihm und ehren ihn. Er ist stark für immer. Ja, das ist wahr. Dreizehnter, einer von den alten Männern sprach zu mir, weißt du, wer diese Menschen mit den weißen Kleidern sind? Woher kommen sie? Vierzehnter, ich sagte, mein Herr, du weißt es. Er sagte zu mir, das sind die Menschen, die viel Leid erlebt haben. Sie haben ihre Kleider gewaschen. Das Blut vom Lamm hat sie weiß gemacht. Fünfzehnter, darum stehen sie vor Gottes Thron. Sie dienen ihm Tag und Nacht in seinem Haus. Gott, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen. Sechzehnter, sie werden keinen Hunger und Durst mehr haben. Die Sonne wird sie nicht verbrennen. Es wird nicht mehr heiß sein. Siebzehnter, denn das Lamm ist in der Mitte vom Thron. Es wird sie beschützen. Es wird sie zu Quellen mit Wasser führen. Gott wird alle Tränen von ihren Augen wegwischen.